machst du nur Samstagabend. Kaliber 9mm und 221 Schuss Munition. Im Raum 305 der Klasse mit PC eröffnet das Feuer für die drei Schülerinnen. Im Raum 301 der Klasse 10b erschießt er weitere 5 Schülerinnen und einen Schüler. Im Obergeschoss 3 Referendarinnen. 9.33 Uhr. Einem Schüler gelingt es, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Im Eingangsbereich des Krankenhauses kidnappt er eine Geisel und fährt mit ihr rund 130 Kilometer quer durch die Lande. Gegen 12 Uhr. Vor einem Autobahnkreuz gelingt der Geisel die Flucht aus dem Wagen. Die Fahrt bewegt sich zu Fuß in das Industriegebiet von Wendlingen. Geht in ein Autohaus, fordert die Herausgabe eines Schlüssels. Schießt einen Mitarbeiter und einen Kunden. Liefert sich mit der eingetroffenen Polizei feuerlich. 12.30 Uhr. Tinka, dafür gibt es. Er geht selbst mit. Ecstasy genau? Die Droge stimuliert und kann leichte Halluzinationen auslösen. Ihr Konsum führt zu Euphorie, Kontaktfreude und Aktivität. Sie erhöht die Körpertemperatur und den Herzschlag. Im Gehirn wird die Ausschüttung des Botenstoffs Serotonin angeregt, der maßgeblich für die Stimmungslage und das Gedächtnis des Menschen verantwortlich ist. Im Gehirn wird die Ausschüttung des Botenstoffs Serotonin angeregt, der maßgeblich für die Stimmungslage und das Gedächtnis des Menschen verantwortlich ist. Was zum Geier ist das für mich? Nein, das kenn ich. Das Kinderzimmer ist sauber. Da bleibt wieder Pfeffer weg. Das klingt wie eine einfache Wahl. Lebe dein Leben oder lebe für die Droge. Eine Droge, die zerstört, versklavt und tötet. Meth. Zu stehlen. Und dann habe ich gestohlen, um Drogen zu kaufen. Aber jetzt wird mir klar, dass ich nur eine Menge Probleme hatte. Wahnsinn hier.